1. Wherem, O Gott, es du uns doch haft verstessen und weshalb brichtet sich dein heftiger Zorn gegen das Volk, das du wie ein Herd auf deine Weide first. 2. Erinnere dich an dein Gemind, die du bereits in alten Zeiten erworben und als dein Rechtmassages Igentum befreitest, so in den Berg Zion, auf dem du gewohntest. 3. Richte dein Aufmerksamkeit auf die Trummer, die für immer so stort scheinen, denn der Feind hat im Heiligtum als verwüstet. 4. Dein Weide Sacker haben inmitten deiner Versammlung stark gebrüllt und ihr eigenen Symbol als Zeichen des Sieges aufgestellt. 5. Es wirkte, als ob jemand mit erhobener Axt im Dichten Wald arbeitet, die Baum rucksack slow zu fallen. 6. Mit Balen und Hammen haben sie nun die gesamten Kunstvollen Schnitzereien des Tempels systematisch zertrümmert. 7. Sie haben den Heiligtum in Brand gesteckt und die Wohnung, die denem Namen geweiht war, bis auf den Grund entweiht. 8. In ihrer Absicht wollten sie uns wollig unterwerfen und verbrannten dieselbe Allheiligen Versammlungsstätten im ganzen Land. 9. Wir sehen kein gottlichen Zeichen mehr, es gibt keinen Propheten mehr und niemand unter uns weiß, wie lange dieser Zustand noch andauern wird. 10. Wie lange, O Gott, darf der Weide Sacker dich noch beleidigen und der Feind deinen Namen unaufhörlich verspotten? 11. Warum zogest du, einzugreifen, und holst den Schutz und Hans Jurak? Greif einen bereite des Storing ein End. 12. Gott ist jedoch seit Zeiten mein König, der auf der ganzen Erde Taten der Rettung und Hilfe vollbracht hat. 13. Du hast durch den gewaltig Mark das mir geteilt und die Kopfer der Seenschür im Wasser geschmettet. 14. Du hast die Haupte des Leviathans ermahnt und in den Tyren der Wüste Zernerung überlassen. 15. Du hast Quellen und Bakehöfe brechen lassen, waren du gleichzeitig Strom, die niemals versiegen sollten, Ostrognetist. 16. Dir gehort sowohl der Tag als auch dein Akt, denn du hast das Licht und die Sonnen ihren festen Platz gesetzt. 17. Du hast all Grenzen der Oder festgelegt und die Jahreszeiten, Sommer und Winter, nach deinem Willen erschaffen. 18. Bedenk dies, Herr, der Feind lastet dich, und ein unverstandiges Volk verhöhnt deinen heiligen Namen. 19. Überlast das Leben deines Wellosen Volks nicht den grausamen Feinden und vergisst dein not der Unterdrückten nicht für immer. 20. Akte auf deinen Bund, denn das Land ist voller Dunklerort, und denen Gewalt und Unterdrückung herrschen. 21. Lass die Unterdrückten nicht beschamt absehen, sondern sorg dafür, dass die Armen und Elenden deinen Namen loben können. 22. Erheb dich, Gott, und werte dich dein Sash, erinnere dich an die Standigen beleidigungen, die dir von Unverstandigen zugefügt werden. 23. Vergiss nicht das Geschrei deiner Gegner und den zu menden Lander, die sich standig gegen dich auflehnen.